Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Kaleidoskop Türkei ist das Motto der nächsten zwei Stunden. Musik aus ganz unterschiedlichen Szenen wird zu hören sein. Zwischen Funk und Folklore, Postrock und Punk. Am Mikrofon ist Michael Frank. Pembe der Song, zu Deutsch Blau-Rosa. In diesen Farben werden in der Türkei die Personalausweise ausgegeben, die blauen für die Männer und die in Rosa für die Frauen. Die Farbsymbolik steht hier also für die Ungleichbehandlung von Frauen und Männern in der türkischen Gesellschaft. Die Band Tampon nahm Mavi Pembe 1997 auf. Damals waren sie eine reine Frauenband, ein Quartett. Gegründet worden war es 1993-94 zu einer Zeit, als alle vier noch zur Schule gingen. Drei von ihnen hörten sich damals hauptsächlich deutsche Punkbands an, aber zumindest was den Song Mavi Pembe angeht, dürfte auch die englische Band X-Ray Specs mit Sängerin Polystyrene einflussreich gewesen sein. Letztes Jahr ist ein äußerst erfrischendes und lesenswertes Buch über die Punk- und Hardcore-Szene in der Türkei erschienen. Es widmet sich den Jahren 1978 bis 1999 und ist ein wahrer Augen- und Ohrenöffner. In zahllosen Interviews werden alternative Lebensentwürfe und Musikstile, Freundschaften und Rivalitäten lebendig, ebenso wie Aspekte der des gesellschaftlichen Klimas in der Türkei, zum Beispiel die Folgen des Militärputsches 1980 oder die Rolle der Frau. Von unschätzbarem Wert ist das Buch außerdem wegen der beiliegenden CD-Kompilation, einer spannenden Mischung aus Studio- und Proberaumaufnahmen von 18 Bands. Das Buch ist zweisprachig in Türkisch und Englisch und erschien beim Verlag Bass in Istanbul. Die Herausgeber sind Sezgin Boynik und Tolga Güldalen. Möglich gemacht haben dieses Buch die American Center Foundation, die Akademie für Bildende Künste in Amsterdam und das niederländische Außenministerium. Mehr Musik von der Begleit-CD gegen Ende der ersten Soundcheck-Stunde hier im Deutschlandfunk. Hier ist eine andere Geschichte aus dem Leben einer Frau. In dem Lied Yüksek Yüksek Tepeler geht es um eine junge Frau, die verheiratet worden ist und nun weit weg von der Mutter lebt. Die Mutter lebt hinter den hohen Bergen, die im Titel angesprochen sind. Das Lied endet mit der Zeile »Ich vermisse mein Dorf«. Das Lied wird oft in der Hennernacht vor der Hochzeit gesungen. Bekanntlich sind in der Hennernacht die Frauen unter sich. Die künftige Braut ist in ihrer Mitte. Sie umtanzen sie und singen dabei dieses Lied. Yüksek, Yüksek, Tepeler. Sängerinnen waren gerade mit Begleitung von kongenialen Musikern zu hören. Gerade eben sang Celal Göksche ein Lied in kurdischer Sprache. Dilo heißt es, der Text ist ein Gedicht von Osman Erin, vertont wurde es von Cem Yildiz, der bei diesem Stück auch die Langhalslaute Saz spielte und auch noch Percussion. Celal Göksches Künstlername ist einfach ihr Vorname, Celal. Das Lied mit Cem Yildiz erschien 2006 auf einer Sammel-CD namens Homegrown Istanbul. Folklore-Tradition und moderne Adaptionen von 15 verschiedenen Acts sind da zu hören. Veröffentlicht wurde die CD mit Blick auch auf Hörer und Hörerinnen jenseits der Türkei. Die Hüllentexte sind zweisprachig abgedruckt in Türkisch und Englisch. Herausgegeben wurde die CD von dem rührigen Musikverlag RH Positiv Musik, zu dem auch das Label Double Moon gehört. Homegrown Istanbul Volume 1 heißt diese CD. Vor Celal sang die gebürtige Kanadierin Brenna McCrimmon ein altes Volkslied aus der Türkei, Yüksek Yüksek Tepeler. Begleitet wurde sie von dem Klarinettisten Selim Sesler und seinem Ensemble. Erschienen ist dieses Lied auf einer CD von Sesslers Ensemble aus dem Jahr 2006. Olan Bizim, Kiz Bizim heißt die CD. Fast alle Titel davon haben etwas mit Hochzeit oder Hochzeitsmusik zu tun. Selim Sesler ist Roma und stammt aus Kezan, einer Kleinstadt in Thrakien, etwa 250 Kilometer westlich von Istanbul, dem Teil der Türkei, der auf dem europäischen Kontinent liegt. Selim Sesler und Brenna McCrimmon gehören zu einer ganzen Reihe von Acts des Double Moon Labels, die hierzulande durch den Film Crossing the Bridge bekannt wurden. Fatih Akins Dokumentation von Teilen der Istanbuler Musikszene entstand im Sommer 2004. Mit Selim Sesler hatte Fatih Erkan schon bei seinem Film Durch die Wand zusammengearbeitet. Hier ist Musik von einem anderen hochkarätigen Tanzmusikensemble aus der Türkei. Party in the county jail. Prison on sale, they began to wail. san, o insansa, ben de sansam ne olur ki? Oh, Rock'n'Roll und die Folgen in der Türkei. Das war eine Trilogie mit der Dolaptere Big Gang, Heiko Cepkin und der Band Koban. Los ging's mit einem inzwischen neunköpfigen Ensemble aus dem Istanbuler Stadtteil Dolaptere. Die Adaption von Jailhouse Rock erschien vor kurzem auf ihrem Album Just Feel. Im Hüllentext heißt es in türkischer und englischer Sprache über die Band: Sie sind Meister in der Kunst, zwei verschiedene Welten zu verschmelzen, den Osten und den Westen, mit gleichem Respekt für beide, gleicher Akzeptanz von beiden. Dies ist ein unruhiges Album, auf dem unser westliches Äußeres unsere innere Östlichkeit anlächelt. Das Album Just Feel ist bereits das zweite Album der Dolaptere Big Gang, das Pop- und Rockstandards in gänzlich neuem Licht zeigt. Selbst bis zum Überdruss bekannte Nummern können da wieder mit Genuss gehört werden, ganz zu schweigen von der atemberaubenden Virtuosität und dem traumwandlerisch sicheren Zusammenspiel des Ensembles. Mehr von Dolaptere Big Gang in der zweiten Soundcheck-Stunde vom Deutschlandfunk ab 2.05 Uhr. Nach der Dolaptere Big Gang gab es dann einen Track vom aktuellen Heiko Cepkin-Album. Tanis Mabiti heißt es. Zu hören war der Song Sonra Gerüsselim, was so viel heißt wie Wir sehen uns später. In dem Song wird ein Freund angesprochen, der offensichtlich vom Kampf ums Überleben deutlich angeschlagen ist. Und am Ende gibt es noch eine ironische Wendung. Du hast keine Kraft mehr. Fällt es dir schwer? Dann verkauf dein Auto, lass uns später wieder treffen. Heiko Cepkin ist bei weitem kein Außenseiter wie die Punkbands und Hardcore-Acts der Underground-Szene, auch wenn die Gesangsparts schon mal heftiger sind, sprich geschrien werden. Heiko Cepkin ist bei der türkischen EMI unter Vertrag. Die Fotos und Optik des CD-Booklets erinnern mich ein wenig an die Düsternis von Marilyn Manson. Musikalisch abwechslungsreich ist dieses Album von Heiko Cepkin auf alle Fälle. Sogar ein etwa 10-minütiges Stück findet sich auf der Platte. Nach Heiko Cepkin gab es das Titelstück von einem Album des Quartetts Koban aus dem Jahr 2005. Insan La heißt das Stück, zu Deutsch Menschen. bir olmuş. Hiçbirinin dilleri yok. Halililerim. Böyle aşkın dermanı yok. Halililerim. Das war ein Archivhund aus den Jahren 1968 bis 71, wiederveröffentlicht von dem Label Kalan 1999. Fikret Keselok heißt der Sänger, Gitarrist und Songschreiber. Fikret Keselok gehört zu einer frühen Generation von Singer-Songwritern in der Türkei, die Elemente angloamerikanischer Folk- und Popmusik mit einbezogen. Der Name Fikret Keselok begegnete mir das erste Mal vor 17 Jahren im Kleingedruckten einer Kassette der blutjungen Sängerin Cibel Cezal. Der Texter aller Lieder von Cibel Cezal ist auf dieser Kassette Fikret Keselok. Der Titelsong der Kassette heißt »Wie kann dich dieses Herz vergessen?« Bukalp Seni Unuturmu. Gerade ist dieser Song erfolgreich neu aufgelegt worden in einer Version des Popsängers Celik. Für mich bleibt aber die Version von Cibel Cezal unerreicht. Hier ist also Cibel Cezal anno 1990 mit Bukalp Seni Unuturmu. Das wunderschöne Ud-Solo spielt Erkan Uğur. Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden kalp seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı, içinde bir hüzün vardı, söyleyecek sözün vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı, içinde bir hüzün vardı, söyleyecek sözün vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin. Bu kalp seni unutur mu? Bambaşka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı, benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bambaşka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı, benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bana aşkı veren sendin, sonra alıp giden sendin. Yollarımız ayrı derdin, bu kalp seni unutur mu? Oysa düşlerim başkaydı, birdenbire yarım kaldı. Yaşanacak çok şey vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Oysa düşlerim başkaydı, birdenbire yarım kaldı. Yaşanacak çok şey vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Her gün akşam yastığımda üşüyorum yokluğunda, yaşıyorum boşluğunda. Bu kalp seni unutur mu? Bambaşka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı, benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? bambaşka bir halin vardı. Fark etmeden beni sardı. Benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Zweimal weibliche Stimmen aus der Türkei, zunächst Sibel Sezal mit Bukalp Seni Unutumu. Sibel Sezal war noch Teenager, als sie dieses Lied von Fikret Keslok und Özkan Samyolu aufnahm. 1990 war das. Aufgewachsen war sie, wenn ich mich richtig erinnere, in Stuttgart, bevor sie dann nach Istanbul übersiedelte. Nach Sibel Sezal gab es gerade die Band Spinners aus Ankara. La La La heißt die Nummer. Gesungen wird in Englisch, aber außer den Worten Liar, also Lügner, Cry und What Are You, kann ich zum Textinhalt nicht viel beitragen. Die Spinners veröffentlichten den Song 1991 auf einer Demokassette, Gegründet worden war die Band 1987. Die Spinners dürften nicht nur die erste weibliche Punkband in der Türkei gewesen sein, zusammen mit den männlichen Kollegen der Band Headbangers waren sie die ersten Punkbands in der Türkei überhaupt. Nachzulesen in dem schon erwähnten tollen Buch von Sezgin Boynik und Tolga Güldalle über die Punk- und Hardcore-Szene der Türkei. Wer Interesse an dem genauen Titel des Buchs, ISBN-Nummer und so weiter hat, braucht nur auf der Webseite des Deutschlandfunks im Laufplan dieser Soundcheck-Folge nachzuschauen. Von der dem Buch beigelegten CD kommen auch die nächsten Aufnahmen. Los geht's mit zwei Songs der Band Crunch aus dem Jahr 1998. Thank You und Find My Dead Body. Trilogie der härteren Art aus der Türkei, zwei Nummern der Band Crunch aus dem Jahr 1998 und danach Musik von der vermutlich ersten Punkband der Türkei überhaupt, und zwar waren das die Headbangers aus dem Istanbuler Stadtteil Üsküdar. Zu hören war eine Proberaumaufnahme aus dem Jahr 88 oder 89. Der Titel der wilden Nummer heißt übersetzt etwa: Das ist mir total egal. Der Text ist von Sänger Bülent Köz. Es ist eine Art Litanei von allem, was einen demonstrativ nicht interessiert. Der Gründer der Headbangers lebt inzwischen in Köln. Es ist Schlagzeuger, Songschreiber und Sänger Sercan Özökten. Und bei ihm möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Er hat mir unendlich viel interessante Musik vorgestellt, von Musikern, von denen ich noch nie vorher gehört hatte. Und er stellte mir sein Exemplar von Sezgin Bojnik und Tolga Gülderlis bahnbrechendem Buch über die Punkszene in der Türkei zur Verfügung. Çok teşekkürler, vielen Dank. Zum Abschluss der ersten Soundcheck-Stunde zum Kaleidoskop Türkei etwas Rare Groove aus dem Jahr 1972. Das Label Finders Keepers hat unlängst eine LP von Mustafa Özkent wieder veröffentlicht, sogar im wunderschönen LP-Format. Davon jetzt ein Track mit dem Titel Emiolo.